Vorwort von Frank Thelen. Die Blockchain ist eines der beherrschenden Themen in IT und Wirtschaft. Gleichzeitig herrscht viel Unsicherheit, worum es dabei überhaupt geht. In vielen Beiträgen und der öffentlichen Diskussion wird die Blockchain-Technologie meist nur mit Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, in Verbindung gebracht, wenn nicht gar mit ihnen gleichgesetzt. Im anderen Extrem wird sie als Lösung aller Probleme angepriesen, die digitale Infrastrukturen mit sich bringen können. Befasst man sich selber eingehend damit, merkt man schnell, dass viele selbsternannte und vermeintliche Experten dazu mehr Halbwissen und Floskeln verbreiten als belastbare Fakten. Umso mehr ist Julian Hosp zu danken, dass er mit diesem Buch bzw. Hörbuch einen weiteren Beitrag dazu leistet, Blockchains und Kryptowährungen fundiert, umfassend und wirklich für jedermann verständlich zu erklären, sowie aufzuzeigen, was damit möglich ist und was eben nicht. Ich selbst bin mir sicher, dass durch richtig eingesetzte Blockchains und Distributed Ledgers viele Bereiche unseres Lebens und unserer Wirtschaft grundlegend verändert werden. Digitale Währungen, der Handel von Unternehmensanteilen, Verwaltungsvorgänge, Energiehandel oder die automatisierte Abwicklung von Verträgen, den sogenannten Smart Contracts, um nur einige zu nennen. Diese Umwälzungen werden disruptiv sein und die genannten Branchen grundlegend verändern. Die Veränderungen bieten damit auch die Chance, dass neue Amazons, Facebooks und Googles entstehen. Wir in Europa und Deutschland sollten alles daran setzen, diesmal vorne dabei zu sein und damit die Heimat dieser neuen Milliardenunternehmen zu werden. Damit das gelingt, müssen wir aber alle bereit sein, offen mit dieser neuen Technologie umzugehen, ihre Chancen zu erkennen und zu nutzen. Und dies ist nur möglich, wenn wir sie verstehen. Julian liefert mit diesem Hörbuch einen wichtigen Beitrag dazu. Frank Thelen, Sommer 2018.